Не знаю, как ты, но я счастлив быть в Доме Божьем. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich, im Gotteshaus zu sein. Amen. На территории благословения. Auf dem Territorium des Segens. На территории хороших новостей. Auf dem Territorium von guten Nachrichten. Прочь от плохих новостей. Weg von allen schlechten Nachrichten. Добро пожаловать на хорошие новости. Herzlich willkommen zu den guten Nachrichten. Интересно, что люди не любят хорошие новости. Es ist interessant, dass die Menschen es nicht so mögen, gute Nachrichten sich anzuhören. Хорошая новость для них плохая новость. Für sie sind die guten Nachrichten schlechte Nachrichten. Есть такие собиратели плохих новостей. Es gibt diese Sammler von schlechten Nachrichten. Да, да, да. Они собирают и говорят друг другу: "Ты слышала?" Die sammeln alles und sagen: "Hast du es gehört?" Ты слышал это? Hast du schon mal das gehört? У них такие большие уши на негативные новости. Die haben so großen Ohren für die negativen Nachrichten. Они похожи на зайцев. Und die sind wie Hasen. Hasen. И вот у них такие испуганные глаза всегда. Die haben solche Augen, die immer einen Schreck ausbreiten. Как у всех зайцев испуганные глаза, да? Wie die Hasen, die immer so mit diesen Augen rumlaufen. Всегда такие, да, да, это делают такие зайцы. Also die Hasen machen so. И они друг, один зайц другому рассказывает: "Ты слышал?" Der eine Hase erzählt dem anderen: "Hast du es gehört?" Слушай, вот здесь зайцев не должно быть вообще. Wir sollen hier keine Angsthasen haben. Ну, по крайней мере, Библия говорит, что праведник смел, как лев. Also die Bibel sagt, also ein Gerechter ist so, so mutig wie ein Löwe. So mutig wie ein Löwe, Amen. И, по крайней мере, вот здесь должен быть вы. Also, ihr львы. Sollt so sein. Там, там полно зайцев. Dort, also dort sind sehr viele Hasen. Но здесь должны быть львы. Эй. Aber hier sollen wir Löwen sein. И лев говорит льву. Und der Löwe sagt seinem Löwen. О, у Бога все под контролем. Gott hält alles unter seiner Kontrolle. О, у меня все будет классно. И bei mir wird es alles gut laufen. Господь пастырь мой. Der Herr ist mein Pastor. Я ни в чем не буду нуждаться. Und ich werde, mir wird's nichts fehlen. Halleluja. Это говорят львы. Das sagen immer die Löwen. Die Löwen. Herzlich willkommen in Club der Löwen. Halleluja. Мне нравится это. Und das gefällt mir auch. Halleluja. Наша Serie. Unsere Serie. Wie kann man sich verändern? Praktische Anleitung. Praktische Anleitung. Давай по-русски переводи. Практическая инструкция. Okay. То есть смотри, вот эта серия практических вещей. Also schau hier die praktischen Dinge. Кому нравится наша серия? Ну, wem gefällt also unsere Serie jetzt? Okay. И сегодняшняя тема у меня будет. Und mein Thema heute. Используй это. И ты точно изменишься. Gebrauche das und die Veränderungen sind dir garantiert. Да. И у меня будет 7 практических инструментов. Und ich werde 7 praktische Werkzeuge haben. Мощные инструменты. Sehr mächtige Instrumente. Если ты хотя бы 3 запомнишь, это будет уже супер. Wenn du dir 3 merken kannst, wenigstens 3, dann wird es schon gut sein. Эти уже 3 могут изменить тебя запросто. Weil bereits diese 3 können dich vollkommen verändern. Давай вспомним определение здоровья с прошлого служения. Lass auch die Definition von Gesundheit jetzt noch in Erinnerung rufen. Physisches здоровье. Also physische Gesundheit. Это когда твое тело. Das dann, wenn dein Körper. Reagiert на окружающие изменения. Auf die Umwelt, auf die Veränderung der Umwelt reagiert. И изменяется сам. Und es verändert sich selbst. Твое тело. Dein Körper. Тогда здоровое. Wird dann gesund. Когда оно способно меняться. Wenn es imstande ist, sich zu verändern. Аминь. Будь внимательный сейчас. Sei bitte jetzt aufmerksam. Болезнь это тогда, когда твое тело не реагирует. Die Krankheit ist dann, wenn dein Körper überhaupt nicht reagiert und sich überhaupt nicht verändert. Представь себе, ты съел что-то плохое вчера вечером. Stell dir vor, gestern hast du was Schlechtes gegessen. Сегодня ночью в твоем теле должно что-то произойти. Und heute Nacht soll schon bereits in deinem Körper was passieren. Масса движения должно произойти. Also ein Massen von Bewegungen. И ты утром должен сходить в определенное место. Und in der Früh musst du schon in einen bestimmten Ort gehen. И там провести определенное время. Und dort eine bestimmte Zeit verbringen. Тогда ты будешь здоров. Erst dann wirst du gesund. Представь себе, если ты съел вчера плохое. Stell dir vor, gestern hast du was Schlechtes gegessen. Но твое тело не реагирует. Aber dein Körper reagiert gar nicht drauf. Там все остается как раньше. Und so bleibt alles im Körper wie Тогда davor. Тогда сегодня утром ты уже не будешь сидеть на богослужении. Dann heute Morgen wirst du gar nicht im Gottesdienst dabei sein können. А ты будешь где-нибудь в Notaufnahmestation. Sondern in einer Notaufnahmestation. Потому что тело должно реагировать. Weil der Körper soll auch Reaktion zeigen. Amen. Amen. Здесь? То же самое с духовным здоровьем. Genauso mit einem geistlichen Zustand, körperlichen Zustand. Духовное здоровье это тогда, когда ты меняешься. Körperlicher, physischer Gesundheitszustand ist dann, wenn du dich veränderst. Geistlicher. Geistliche Gesundheit, да? Geistliche. То есть то же самое болезнь духа. Genauso die Krankheit des Geistes. Когда дух не меняется. Wenn der Geist sich nicht verändert. Когда все остается стабильно. Wenn alles so stabil bleibt wie davor, wie vor 5 Jahren. Такой же характер. Genau so ein Charakter. Такое же мышление. So ein Verstand wie davor. Такой же упертый взгляд. So eine sture Einstellung. Больной дух. Ein kranker Geist. Там нет жизни. Dort gibt's kein Leben. Amen. Amen. Один человек сказал: слушайте, вы здесь или нет? Ein Mensch hat Amen gesagt. Seid ihr hier? Amen. Amen. Только на кладбище нет перемен. Nur am Friedhof gibt es keine Veränderungen. Мы здесь не на кладбище. Wir sind aber hier nicht am Friedhof. Твоя жизнь не на кладбище. Dein Leben ist nicht am Friedhof. Кстати, в среду здесь было молитвенное собрание. Und am Mittwoch hatten wir hier ein Gebetsgottesdienst gehabt. Я был так счастлив. Ich war so glücklich darüber. Стать здесь на колени. Hier auf die Knien zu gehen. Постоять перед Богом на коленях. Und vor Gott auch sich zu knien. И вообще, мне кажется, что в среду прославление было лучше, чем в воскресенье. Und ich denke sogar, am Mittwoch die Lobpreiszeit war besser als am Sonntag. Простите, оно было, мне кажется, даже ich лучше. Denke, das war auch ein Tick besser. Наверное, оно было честнее, Vielleicht war das ein bisschen ehrlicher, aufrichtiger. Да. Когда мы не думаем про зал вообще. Wenn wir den ganzen Saal oder die Menschen um uns herum vergessen. Про слушателей ничего не думаем. Только про него думаем. Wenn wir nur unsere Gedanken auf ihn richten. Честное такое поклонение, das so eine ehrliche, aufrichtige Anbetungszeit. Так приятно быть здесь. So schön hier zu sein. Уйти с территории плохих новостей. Vom Territorium weg sein der schlechten Nachrichten. На территорию хороших. Und auf dem Territorium zu kommen, wo gute Nachrichten sind. С территории беспокойства, заботы, суеты. Also von diesem Territorium der Zweifel, der Sorgen, der Hektik. Окунуться в этот мир Божий. Und hier in diese göttliche Welt sich eintauchen zu lassen. Я так нырнул. Und ich bin so eingetaucht. 8 часов вынырнул. Und 8 Uhr bin ich wieder aufgetaucht. 7 часов нырнул. Um 19 Uhr eingetaucht, 8 часов вынырнул. Um 20 Uhr aufgetaucht. Спасибо, папочка. Danke, Papa. За это время поклонения. Für diese Zeit der Anbetung. Время, где есть слово. Die Zeit, wo wir ein Wort haben. Где есть молитва друг за друга. Wo wir ein Gebet füreinander haben. Okay, прошлое воскресенье. Und letzten Sonntag. Была тема. Hatten wir ein Thema. Какая? Was für ein Thema? Мелочи. Kleinigkeiten. Дальше. Бинде-штрих. Кто еще знал? Unbekannte Ressourcen. Первый ряд знал. Кто знал еще? Also die erste Reihe hat jetzt gewusst, aber wer noch? Я не понял. Вы здесь? Seid ihr hier? Как была тема прошлого воскресенья? Wie hieß das Thema vom letzten Sonntag? А что не поднимаете руки? Wieso hebt ihr eure кто Hände знал? Nicht? Кто знал, wer, того, hat schon, wer hat es gewusst? Also, wer hat gleich gewusst, wo ich gefragt habe, wie das Thema hieß? Also meldet euch bitte. So. Okay. Сегодняшняя тема будет для тебя особенно важна. Und heute wird das Thema für dich sehr besonders sein. Ты кое-что сейчас увидел, я надеюсь. Also, du hast bereits jetzt was gesehen, hoffe ich. Что-то тебе нужно изменить. Und du sollst irgendwas noch verändern. Sich verändern. Hallo. Ты получишь еще 1000 евро, даже 2. Du wirst noch 1000 oder 2000 Euro bekommen. Сегодня. Heute. Не потеряй их завтра. Und verlier es morgen nicht. Иначе в следующий раз, кстати, не получишь вообще ничего. Zum nächsten Sonntag wirst du gar nichts bekommen. Понял? Verstehst du mich? Бог дает тем, которые хранят. Der Herr gibt demjenigen, der es aufbewahren тот капитал, kann. Который он дает. Das Kapital kann er aufbewahren. И не просто хранят, а умножают. Und sondern nicht nur aufbewahren, sondern auch vermehren. И я напомню, маленькие дела. Also ich erinnere euch jetzt dran, also kleine Dinge. Дают огромное влияние. Geben einen großen Einfluss nach außen. Мелочи. Also Kleinigkeiten. Изменяют твой характер. Die verändern deinen Charakter. Если ты делаешь их постоянно. Wenn du es ständig machst. Хотя бы 66 дней. Also wenigstens für 66 Tage. Автобан 66. Also die Autobahn 66. Как ты начинаешь свой день? Wie fängst du deinen Tag an? Как ты начал сегодня день? Wie hast du heute deinen Tag angefangen? Я это делаю просто. Ich mache es sehr einfach. Первое слово всегда. Das erste ist Wort. Das мое, Wort. Мое первое слово. Ach so, mein erstes Wort. Это не hallo, жена. Das ist nicht hallo, meine Frau. А это доброе утро, папочка. Sondern guten Morgen, Papa. Всегда на небо. Immer zum Himmel hinauf. Всегда. Immer zum Himmel. Сперва. Also das allererste. Доброе утро, папочка. Guten Morgen, Papa. Okay, потом und туалет. Dann, und dann aufs Klo. Утренний туалет. Also und so weiter, Morgenritual. Первое действие. Und die erste Handlung. Слушай, мелочь. Also Kleinigkeit, hör zu. Заправляю постель. Also dann mache ich mein Bett zurecht. Заправляю постель. Ich mache immer mein Bett zurecht. Я был в шоке, когда я узнал, что многие люди не заправляют свою постель утром. Ich war schockiert, als ich mal gehört, von jemandem gehört habe, dass er sein Bett nicht macht. zurecht macht. Я был в ужасе. Ich war wirklich, ich habe einen Schrecken bekommen. А как можно встать утром и не заправить постель? Wie kann man doch morgens aufstehen und sein Bett nicht zurecht machen? Побежал уже. Ja, so egal, also ich muss schnell los. Слушай, заправляя постель, ты запрограммировал себя на благословенный день. Du hast dich vorprogrammiert für einen gesegneten Tag, wenn du dein Bett zurechtgelegt gemacht hast. Не заправив постель, ты создал хаос уже в начале своего дня. Wenn du dein Bett nicht gemacht hast, dann hast du bereits ein Chaos, die dir schon vorprogrammiert ist für deinen Tag. Amen. Если ты с самого утра заправил постель, у тебя уже мозги ориентированы на порядок. Und dein Verstand ist schon auf die Ordnung hin orientiert, wenn du dein Bett in der Früh gemacht hast. День будет классный. Und der Tag wird auch gut verlaufen. Не забудь это сделать. Vergiss es nicht zu tun. Ай. Потом кто-то прямо с утра лезет в телефон. Und jemand schaut gleich ins Handy rein in der Früh. Кошмар. Das ist auch schlimm. Не бери свой Handy вообще в руки, пока ты не помолился. Nimm dein Handy überhaupt nicht in die Hand, bevor du nicht gebetet hast. Кто-то вот уже бежит в туалет и уже свой Handy. Und einer rennt aufs Klo und dann schon mit dem Handy unterwegs schaut rein. Я его даже не трогаю, боюсь нажать, чтобы экран не засветился. Ich berühre es nicht mal, damit es nicht mir leuchtet ins Gesicht. Прежде чем я помолюсь. Bevor ich nicht gebetet habe. О, я знаю, там уже куча сообщений. Oh, ich weiß, das sind schon viele Nachrichten. Важные. Und auch sehr wichtige Nachrichten. Все это подождет. Aber das kann noch erst warten. Потому что это важные сообщения, поэтому мне нужно сперва помолиться. Das sind wichtige Nachrichten, deswegen muss ich davor beten. Прежде чем я увижу вот эти вот все вещи. Bevor ich all die Dinge auf dem Handy sehe, нужно поговорить с ним. Muss ich mich mit dem Herrn unterhalten. Иначе будет беда. Sonst wird es was Schlimmes geben. Итак, сперва утренний туалет. Also immer ein Morgenritual. Нет, ну сперва ты понял. Первое слово. Nein, das erste Wort natürlich Danke, Papa. Доброе утро, да? Guten Morgen. Утренний туалет сделал. Und dann deine Morgenroutine. Молитва. Und dann das Gebet. Только так. Nur so. Потом телефон. Und dann das Handy. Это очень сознательное решение. Das ist eine sehr entschlossene Entscheidung. Да. И здесь нужна дисциплина. Und hier sollst du Disziplin haben. Сделай это 66 дней. Mach es 66 Tage lang. Сделай привычку себе. Mach daraus eine Gewohnheit. Я гарантирую тебе, что твой день будет по-другому проходить. Ich garantiere dir, dass dein Tag anders verlaufen wird. Hallo. Скажи Амен. Sag Amen. Малый зал Амен. Und kleiner Saal auch Amen. Amen. Amen. Итак, все мы однажды состаримся. Also wir werden alle alt werden. Правда, Юль? Mm-hmm. Да. Сколько тебе? 33. Ладно, не надо. Ой, извини, прости. 33, она уже сказала. А вот мне сколько, не знаешь? Представляете, я раньше думал, что 50 лет это уже старость. Wisst ihr, früher habe ich immer gedacht, 50 Jahre ist schon sehr alt. Да, и я сейчас вот понял, как это, как я ошибался. Heute ist alter und ich habe es jetzt verstanden, dass es nicht so war. Это была ошибка. Я не буду объяснять почему. Es ist ein Fehler war und ich werde jetzt auch nicht erklären, warum. Хотя недавно один человек мне сказал, говорит, молодой человек. А vor kurzem hat mich ein Mann angesprochen und hat gesagt, junger Mann. Я так внимательно посмотрел. Und ich habe auf ihn so geschaut. И понял, что он действительно прав. Und dann habe ich begriffen, ja, der hat doch recht. Потому что по сравнению с ним я был очень молодой. Weil im Gegensatz zu ihm war ich ein junger Mann. Хотя он был всего на несколько лет старше меня. Er war aber nur ein paar Jahre älter als ich. Но ты знаешь, у меня есть что-то, что у него не было. Aber ich hatte etwas, was er nicht hatte. В моей жизни есть Господь. In meinem Leben gibt es den Herrn. Это огромная разница, Und я тебе скажу. Und das ist ein großer Unterschied, kann ich dir sagen. И во физическом отношении. Also in physischer Einstellung. И во всех отношениях. Und allen anderen Aspekten. Огромная разница. Das ist ein sehr großer Unterschied. Amen. Итак, люди к концу жизни делятся на две категории. Also die Menschen zum Ende ihres Lebens, die unterscheiden sich, die trennen sich auf zwei Kategorien. Одни смотрят с улыбкой на свою прошедшую жизнь. Einige schauen mit einem Lächeln im Gesicht auf ihre Vergangenheit. Они радуются, что у них было в жизни. Die freuen sich auf alles, was sie im Leben hatten. Другие смотрят и понимают, что они что-то недоделали. Und die anderen schauen auf ihre Vergangenheit und denken sich und die begreifen, sie haben etwas nicht geschafft. Смотри, Давид 50, Псалом 15. Шестой стих. Ich habe Psalm 16, 6. Давид говорит. Давид sagt. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich erkläre das jetzt. Messschnüre, то есть это были уделы, когда Бог давал людям уделы, они там проходили и отмеряли это такой ниткой. Das waren solche Schnüre, wo die Menschen dann gemessen haben. Наследие себе, наследие. Also ein Erbe, Grundstück. Да. И вот эти вот Messschnüre, Давид говорит, они прошли по прекрасным местам. Und diese Messschnüre ist mein Erbteil und ein Teil meines. Потому что Бог дал мне классное наследие. Gott, ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ja, mir wurde ein schönes. Он говорит, я так рад своему наследию. Und sagt, ich freue mich so auf mein Erbe. Я знаю, что у меня есть прекрасное наследие. Ich weiß, dass ich ein schönes Erbe habe. Эй, вот это вот я просто хочу тоже говорить о себе каждый раз. Ich möchte auch jedes Mal so über mich reden können. И так и есть. Und so ist es auch. И так я это вижу. So sehe ich es auch. И у большинства все-таки людей ощущение, что они чего-то не доделали. Aber die Mehrheit der Menschen, die haben dieses Gefühl, dass sie etwas nicht zu Ende gebracht haben. Что у них границы не по прекрасным местам прошли. Dass diese Grenzen nicht auf schönen Feldern sind. Что то, что у них сейчас есть, это не хорошее, а вот там хорошее. Und all das sie haben, ist nicht so schön, aber das andere ist viel, viel schöner. И даже они правы иногда в этом. Und vielleicht manchmal haben sie sogar auch recht. Многие люди, они встретив какую-то стенку, не пробили эту стенку. Und manche Menschen, wo sie eine Wand vor sich gesehen haben, die haben es nicht durchbohrt. Они остановились. Kaputt gemacht, sondern sie sind einfach stehen geblieben vor dieser Wand. Да, многие люди, они остановились перед преградами. Und viele Menschen sind stehen geblieben vor einer Hürde. Но есть люди, они умеют преодолевать препятствия. Aber es gibt Menschen, die es schaffen, eine Hürde zu übertreten. Они умеют фокусироваться. Die haben gelernt zu fokussieren. И пробивать любую стенку. Und auch jede Wand durchzubrechen. Или перепрыгивать эти стенки. Oder überzuspringen irgendwelche как Mauern. Тот же Давид говорит в 17-м псалме, он говорит. Wie David sagt im Psalm 18. 30-м стихе. 30. Говорит, Богом моим восхожу на стену. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen, mit meinem Gott über die Mauer springen. Mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Halleluja. Amen. Я могу это сделать, говорит. Ich kann das tun, Почему? Sagt er. Warum? 34 стих. Und dann 34 Vers. Он делает ноги мои, как олени, и на высоты мои возводит меня. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Я говорю, становлюсь как олень. Und er sagt, ja, ich werde wie ein Hirsch. Я перепрыгнул, куда я хочу. Und dann kann ich alles überspringen, was von mir so liegt. Er говорит, Бог возводит меня на высоты мои. Und er sagt, der Herr stellt mich auf die Höhen. Что же отличает этих людей, которые вот так говорят, которые умеют восходить на высоты, от тех, которые не умеют? Was unterscheidet also diese Menschen, die es schaffen, auf die Höhen zu gehen, und die es nicht schaffen? Почему кто-то достигает высот, а кто-то нет? Warum erreicht jemand diese Höhen und der andere nicht? И, конечно, христианин скажет, это Господь. Ja, natürlich, der Christ kann sagen, ja, das ist der Herr. Но дело в том, что у других, которые не достигают своих высот, тоже есть Господь. Aber die Sache ist die, dass diejenigen, die es nicht schaffen, auf die Höhen zu gehen, die haben auch den Herrn. Но почему-то они застряли. Aber irgendwie sind die stehen geblieben. Они вот так и стоят перед этой стенкой. Und die stehen so vor dieser Mauer. Их межи не прошли по прекрасным местам. Und diese, ja, Erbe ist nicht auf den schönen Хотя Feldern. Хотя у них тоже Господь. Obwohl sie auch den Herrn haben. Ну тогда ты говоришь, о, у них была сильная вера. Aber du kannst sagen, ja, die hatten einen großen Glauben. Но ты знаешь, у тех других тоже есть вера. Aber weißt, die anderen haben ja auch ihren Glauben. Они тоже могут сказать, мы сильно верим. Und die können auch sagen, ja, wir glauben auch sehr stark. Что особенного в жизнях этих успешных людей? Aber was ist diese Besonderheit in bei diesen erfolgreichen Menschen? Чем отличалась их вера от других? Worin hat ihre Glaube von dem Glauben des anderen unterschieden? Почему они могут с улыбкой смотреть назад? Warum können sie mit einem Lächeln auf die Vergangenheit schauen? Это характер. У них такой особенный? War der Charakter von denen so besonders? Или что в их вере было особенного? Oder was war in ihrem Glauben so besonders? И ты сегодня получишь конкретные инструменты. Und heute wirst du konkrete Werkzeuge bekommen. Как изменить себя? Wie du dich veränderst. Потому что в церквях и вообще в жизни мы завалены теорией. Weil in Gemeinden und auch in unserem privaten Leben sind wir voll von Theorien. В нашей жизни завались как много теорий. Und unser Leben hat so viel Theorie. Amen. Очень много говорится теории. Also wir hören ständig nur Theorien. Но давай будем учиться дальше практике. Aber lass uns jetzt über die Praxis was lernen. Но. Aber. Применяй это. Aber wende es an. Если мы в позапрошлое воскресенье говорили. Wo wir letzten Sonntag darüber gesprochen haben. О благодарности. Sondern also wir haben über die Dankbarkeit gesprochen. Благодарность, неосознанный ресурс. Dankbarkeit, unbekannte Ressource. То ты должен уже две недели практиковать это каждый день. Das haben wir vor zwei Wochen darüber gesprochen, dann hättest du bereits. Amen. zwei Wochen das praktizieren sollen. Und wo du den letzten Sonntag über die Kleinigkeiten gehört hast, dann musst du schon eine Woche diese Dinge umgesetzt haben. Das, was du heute hörst, musst du dann ab Montag bis nächsten Sonntag das in die Tat umsetzen. Und wenn du den Glauben besitzt, дорогой мой, это всегда конкретная вера. Denn, mein Lieber, das ist immer ein konkreter Glaube. Если вера не практичная, wenn der Glaube nicht praktisch ist, то это не вера вообще. Dann ist es kein Glaube. Если вера, она всегда практичная. Der Glaube ist immer praktisch. Потому что вера без дел мертва. Weil der Glaube ohne Taten ist tot. Amen. Все остальное пустота. Und alles andere ist nur Leere. Абстрактность – это пустота. Und Abstraktion ist eine Leere. Так вот, что конкретно делают эти люди? Was machen konkret diese Menschen? Что отличает их, которые восходят на высоты? Was unterscheidet sie, wo sie auf die Höhen gehen können? Я назову сегодня несколько конкретных практик. Ich werde heute paar konkrete Dinge nennen. Чем эти люди реально отличаются? Worin unterscheiden sich konkret diese Menschen? Первое. Das erste. Позитивный язык. Also positive Zunge. Amen. Amen. Или мы говорим еще исповедание веры. Oder wir sagen, wir bekennen unseren Glauben. 2 Korinther 4:13. Мы читаем. Lesen wir. Я веровал и потому говорил. Имея тот же дух веры, мы, как написано, говорим: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Я веровал, потому говорил. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Теперь прочитай все, пожалуйста. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. Поэтому, когда мы верим, мы говорим. Deswegen, wenn wir glauben, dann reden wir Смотри, auch. Вера говорит. Also der Glaube spricht. Вера не молчит. Der Glaube ist nicht, schweigt nicht. Не молчит. Der Glaube schweigt nicht. Amen. Amen. Мы говорим то, что мы верим. Wir sagen das aus, was wir glauben. Всегда. Immer. Ты веришь в негатив? Wenn du an Negatives glaubst, ты будешь говорить про страхи, dann wirst du über Ängste reden, какие-то ужасы, über irgendwelche schrecklichen и будешь Dinge, собирать это, будешь питаться этим. Wirst du das alles sammeln und auch sich davon ernähren. Соответственно, ты будешь выдавать какой-то гнев, злость, негатив. Dann wirst du auch dieses Negative, diese Zornigkeit nach außen geben. Страх продуцировать и так дальше. Ängste produzieren und so weiter. Но вот здесь как раз собака зарыта. Aber hier ist der Hund vergraben. Я никогда не видел человека, с негативным языком, который был бы успешный в жизни. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der negatives geredet hat und gleichzeitig erfolgreich war im Leben. Ты видел? Hast du schon mal so einen Menschen gesehen? Скажешь, видел, я не поверю. Wenn du mir jetzt sagst, ja, dann werde ich dir nicht glauben. Благословение. Also der Segen. Или успех. Oder der Erfolg. Или здоровье. Oder die Gesundheit. Или финансы. Oder die Finanzen. Все зависит от кончика языка. All das hängt von der Spitze deiner Zunge ab. Hier, Amen. Amen. Halleluja. Помнишь Эйнштейна, да? Du kennst Einstein? Вот здесь, на языке. Hier auf der Zunge. Смерть и жизнь. Der Tod und das Leben. Смерть и жизнь во власти языка. Der Tod und das Leben ist in der Macht der Zunge. Ку-ку. Hallo. Amen. Amen. Позитивная речь. Die positive. Это мощный инструмент. Also das, was du positives sagst, ist ein sehr starkes Werkzeug. Исповедание веры. Also Bekenntnis Glaubens. В деловом мире это называется таким умным словом. Also in der Welt wird das so genannt. Аффирмация. Affirmationen. Да. Люди говорят, тебе надо произносить эти фразы. Und die Menschen sagen, ja, du sollst diese Phrasen aussprechen. И произношение вслух определенных утверждений. Und wenn du das laut aussprichst von diesen Statements, которые направлены на изменение своего сердца, die darauf gerichtet sind, dein Herz zu verändern, и своего мышления, und dein Verstand zu verändern, это аффирмация. Das sind alles Affirmationen. Аффирмация – это фактически исповедание веры. Und Affirmation ist gleichzeitig das Bekennen des Glaubens. Самые мощные аффирмации ты найдешь вот здесь. Und die mächtigsten Affirmationen wirst du in der Bibel finden. Amen. Знаешь, что псалмы – это сборник аффирмаций. Weißt du, die Psalmen sind diese Sammlung von Affirmationen. Самые крутые аффирмации. Die coolsten Affirmationen. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Yeah! Ты знаешь, если ты так 66 раз в день скажешь, weißt, wenn du so 66 Mal am Tag proklamierst, или хотя бы раз в день, oder vielleicht wenigstens einmal, у тебя будет другое настроение, гарантирую. Wirst eine andere Laune bekommen, das garantiere ich dir. Или с Богом моим восхожу на стену. Mit meinem Herrn gehe ich auf die Mauer, auf den Berg. David, полон аффирмации. David ist voller von Informationen. Аффирмации. Affirmation. Да. Это не самовнушение. Das nicht, was du dir selbst einredest. Это исповедание веры. Das ist das Bekenntnis des Glaubens. То, что люди там в деловом мире практикуют. Das, was die Menschen der Welt praktizieren. И говорят какие-то фразы. Und die sagen irgendwelche Phrasen. Часто не работает. Sehr oft funktioniert das nicht. Потому что оно не имеет основания в Боге. Es hat kein Fundament in God. Не имеет основания в Библии. Keine Grundlage in der Bibel. Можно долго говорить: я король, я король, я король, я король. Man kann sehr oft sagen: ich bin ein König, ich bin ein König. Это реально люди делают сегодня. Das machen ja in Wirklichkeit machen das die Menschen draußen. Бизнесмены учат друг друга. Die Businessmen, die belehren einander. Die sagen, ja, in der Früh, wenn du aufstehst, dann sag, ich bin ein König, ich bin ein König. Wenn du zur Haltestelle, also wenn dieser König zur Haltestelle geht und einer schubst ihn so mit der Schulter und dann versteht er, er ist ein nackter König. Er hat nichts, was Königlich ausmachen könnte. Aber wenn du sagst, der Herr ist mein Hirte und ich habe mich bereits da festgeklammert, ich habe die Grundlage hier. Amen. Okay, Вера говорит. Also der Glaube spricht. И ты программируешь свое подсознание словом. Dein Unterbewusstsein wird mit dem Wort vorprogrammiert. Бог создал так наш разум. Der Herr hat unseren Verstand so erschaffen. Твое слово формирует подсознание. Das Wort vorprogrammiert dein Unterbewusstsein. И это не произойдет во сне. Und das geschieht nicht im Traum. Как мы думаем, вот, im Schlaf. Я лягу, Бог вложит мне свои законы в мысли. Also ich leg mich hin und der Herr wird seine Gesetze in meine Gedanken reinlegen. Nee, это не произойдет во сне. Das wird nicht im Schlaf geschehen. Это на кончике языка у тебя. Das ist alles auf der Spitze deiner Zunge. Бог говорит, я вложу законы мои в мысли их. Der Herr sagt, ich lege die Gesetze in ihre Gedanken hinein. Как? Wie? Affirmation. Affirmationen. Используй язык. Also benutze deine Zunge. Кто-то понял это? Versteht das jemand? Amen. Давай воздадим Богу славу. Lass uns Gott einen riesen Applaus schenken. Спасибо. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Второй инструмент. Das zweite Werkzeug. Видение. Visionen. Слово такое интересное. Видение. Das Wort ist interessant. Visionen. И знаешь, деловой мир и здесь придумал альтернативное слово. Weißt du, und die Welt hat auch ein alternatives Wort dazu. Они придумали слово визуализация. Die sagen Visualisierung. Эй, ты знаешь, это слово из Библии. Weißt du, dieses Wort ist auch aus der Bibel. Вообще, это основа вот здесь вот. Also die Grundlage ist auch aus der Bibel. Вот это практика визуализации. Also, ты читаешь ее в Библии. Die Praxis der Visualisierung, darüber liest du in der Bibel. Евреям 11 глава 1 стих. Und Hebräer 11, 1 говорит, что вера, sagt, der Glaube, это уверенность в невидимом. Уверенность. Das ist, wenn du im Unsichtbaren überzeugt bist. Да, unsichtbare Überzeugung, in unsichtbaren. Все правильно. То есть вера – это когда ты что-то видишь, но оно невидимое. Der Glaube ist das, wenn du etwas siehst, aber das ist eigentlich unsichtbar. Смотри, Авраам был такой. Und Abraham war so ein Mann. Он назван отцом всех верующих. Des Vater aller Gläubigen. И знаешь, что он устал в вере. Und weißt du, er war müde im Glauben. Устал. Er war müde im Glauben. Даже отец веры может устать. Ja, auch der Vater des Glaubens kann müde werden. Так что все нормально, если ты в чем-то also, устал. Also, wenn du auch irgendwo müde geworden bist, ist es normal. Amen. Amen. Итак, Авраам устал в вере. Abraham war müde im Glauben. И он начинает ворчать. Und er fängt an zu jammern. Говорит, Бог. Und er sagt, Gott. Кого ты дашь мне? Wen gibst du mir? Ты мне говорил про наследника. Du hast über die Erben geredet. Да, у меня вот только этот Елизер этот вот. Und ich habe jetzt nur diesen Elisea. Менеджер мой. Mein Manager. И Бог говорит, иди-ка на улицу. Und der Herr sagt, geh raus. Иди. Geh auf die Straße raus. Так посмотри на небо. Schau auf den Himmel hinauf. Так посчитай звезды. Und zähle die Sterne. Можешь сосчитать? Kannst du die Sterne zählen? Нет. Nein. Говорит, столько у тебя будет потомства. So wirst du an deinen Nachkommen haben. Зачем Бог это сделал? Warum hat das Gott getan? Он дал ему инструмент. Er hat ihm ein Werkzeug gegeben. Он сказал, иди и считай. Er hat ihm gesagt, geh hin und zähle. И смотри. Und schau hin. Это называется визуализация. Das nennt sich Visualisierung. Он должен был видеть эти звезды. Er hat es sehen müssen, all die Sterne. Чтобы начать опять верить. Um wieder anfangen zu glauben. Вера. Der Glaube und die Vision. Und der Abraham ging immer raus und hat die Sterne sehen können. Wo sein Glaube geschwächt war. Und dann die Sterne. Jede Nacht Sterne. Er konnte sie sehen. Und sich daran erinnert. Der Herr hat gesagt, so viele werde ich Nachkommen haben. Der Herr hat ihm ein Werkzeug gegeben. Авраам, упражняйся теперь в вере. Abraham, praktiziere dich darin. Знаешь, каждый деловой человек, он должен научиться этому. Weißt du, jeder Geschäftsmann soll es lernen. Но каждый христианин также, прежде всего, должен научиться. Aber vor allem ein Christ soll es lernen. И когда 12 разведчиков вернулись, und wo die 12 Auskundschafter zurückgekommen sind, двое из них, zwei davon, они увидели прекрасную землю. Die haben ein schönes Land gesehen. И они увидели этих мужиков, которых они замочат просто так. Und die haben auch die Männer gesehen, wo sie einfach so mit links bekämpfen werden. Wir werden sie besiegen, sagen sie. Aber die 10 sind zurückgekommen und haben dann gesagt, also die Erde verschlingt all die, die da drauf wohnen. Das sind solche Riesen. Wir werden sie niemals besiegen. Weißt du, jeder hat das bekommen, was er mit seiner Zunge ausgesprochen hat. Und jeder hat das bekommen, was er alles für sich visualisiert hat. Die zwei sind in ihr schönes Land hineingekommen und haben alle Riesen besiegen können. Und die 10 sind umgekommen in demselben Land. Говорили, im Land, wo sie über es gesagt haben, dass es verschlingen wird. Мои, also jeder visualisiert seine Zukunft. Und das bekommt es auch. Поэтому, also Visualisierung ist keine Errungenschaft von Psychologen oder Businessmen. Die haben das alles aus der Bibel entnommen. Украли, die haben es geklaut, kann und man sagen. Они взяли на вооружение. Und dieses Prinzip haben sie für sich genommen. Но принцип веры, если ты веришь, ты будешь это представлять. Also wenn du daran glaubst, dann wirst du es auch sich vorstellen. Das ist der Glaubensprinzip. И христиане могут сомневаться, работает это или нет. Und die Christen können zweifeln, ob das funktioniert oder nicht. И иногда это не работает. Manchmal funktioniert das nicht. И я объясню, почему потом. Und ich erkläre dir später, warum. Потому что нужно правильно визуализировать, правильные вещи визуализировать. Weil wir sollen richtige Dinge visualisieren. И люди, вошедшие на какие-то высоты, они говорят одно и то же. Und die Menschen, die auf diesen Höhen gegangen sind, die reden über eine Sache. Они говорят, мы уже тысячу раз представляли это, прежде чем мы туда попали. Die sagen, bevor wir auf diese Höhe gegangen sind, haben wir uns bereits vorgestellt. В своем духе мы представляли. Tausendmal in unserem Geist haben wir uns vorgestellt. И это Божий принцип. Und das ist göttliches Prinzip. Очень практичный принцип. Ein sehr praktisches Prinzip. Когда ты это делаешь, твой мозг программируется опять же. Wenn du es machst, dann wird dein Verstand vorprogrammiert. Твой мозг создает нейронные связи. Dein Gehirn schafft neuronische Bindungen. В соответствии с этими видениями, которые also, у тебя есть. Bezüglich dieser Vision, die du hast. И здесь опять происходит, вложу законы мои в мысли их. Und schon wieder hören wir das dann, ich lege die Gesetze in ihre Gedanken hinein. Amen. Вы поняли этот принцип? Versteht ihr dieses Prinzip? Давай воздадим Богу славу. Lass uns Gott einen riesen Applaus schenken. Третий мощный инструмент. Und das dritte mächtige Werkzeug. Чтобы изменить себя. Damit du dich verändern kannst. Это das wird Terminkalender. Das ist, dass du einen Terminkalender haben musst. Amen. Amen. Терминники. Also Terminkalender, Planer. Psalm 89, 12 стих. Psalm 89, 12. Научи нас, Господи, говорит Моисей, так исчислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Lehre, Psalm 89. 90. 90, okay. Научи нас, Господи. Lehre uns der Herr, die Tage so zu zählen, ja, richtig schon. Dass wir, ja? Ja. Mhm, dein sind die Himmel, nein. Psalm 90, bitte. Okay. 90, 12. Lehre uns, unsere Tage richtig zu zählen, damit wir ein weißes Herz erlangen. Das haben wir schon oftmals gehört, ne? Oftmals. Вот это вот молитва Моисея. Und dieses Gebet von Mose. Я думаю, что ты тоже молился. Ich denke, du hast bereits auch so gebetet. Okay, сегодня ответ на твою молитву. Und heute ist die Antwort auf dein Gebet. Amen. Amen. Господь тебя научит сейчас исчислять дни твои. Der Herr wird dir jetzt beibringen, wie du deine Tage zählen sollst. Это ответ на твою молитву. Und das ist die Antwort auf dein Gebet. У всех осознанных людей осознанных людей. Bei allen bewussten Menschen. У них есть терминкалендары. Sie besitzen einen Planer. Люди веры – это не просто мечтатели. Die Menschen des Glaubens sind nicht einfache Träumer. Которые вешают какие-то картинки для визуализации. Die irgendwelche Bilder aufhängen mit dieser Visualisierung. Вот это моя Феррари. Das ist mein Ferrari. Это моя вилла. Das ist meine Villa. И он сидит на своем продавленном диване. Und er sitzt weiterhin auf seiner Couch. Через 15 лет тоже. Nach 15 Jahren wieder. Amen. Там же он будет сидеть. Der wird immer noch dort sitzen. Если у него не будет терминкалендара. Wenn er keinen Terminkalender hat. Amen. Amen. И если ты какие-то мантры будешь повторять. Wenn du irgendwelche Mantras auch aussprichst. И называть это исповеданием веры. Und sagst, das ist mein Bekenntnis des Glaubens. Но не будет терминкалендара. Aber du keinen Terminkalender hast. Это будет пустые вещи. Dann werden es auch leere Worte sein. И они даже вредные. Die sind auch schädlich. Sogar. Это будет даже вредить человеку. Es wird dir sogar einen Schaden zufügen. И эта визуализация будет вредить человеку. Und diese Visualisierung wird dir auch einen Schaden zufügen. Потому что без терминкалендара первые два инструмента не будут работать Weil вообще. Ohne Terminkalender werden die ersten zwei Schritte gar nicht не funktionieren. Amen. Без календарей любая визуализация это только вред. Ohne Terminkalender jegliche Visualisierung ist nur ein Schaden für dich. Amen. Потому что эти мечты не будут сбываться, и ты будешь разочарован. Weil diese Träume werden gar nicht in Erfüllung gehen und dann wirst du nur enttäuscht. И ты будешь говорить, это не работает. Und dann sagst du, das funktioniert и nicht. И твоя вера будет идти вниз. Und der Glaube wird ja schwächer werden. Но здесь секрет в том, что ты ведешь календарь. Aber hier ist das Geheimnis, dass du einen Kalender führst. Моисей говорит, надо исчислять дни. Und Mose sagt, wir sollen die Tage zählen. Бог говорит, считай дни. Gott sagt, zähle die Tage. Например, есть люди, они думают, мне стало всего 35 лет. Ein Beispiel, also ein Mensch sagt, ich habe nur 35 Jahre vor mir. Мне всего 35 лет праздновать. 35 раз праздновать Новый год. Also nur 35 Mal werde ich Silvester feiern. Это очень отрезвляет, правда? Und das bringt uns zur Nüchternheit, nicht wahr? И это некомфортно. Und das ist auch nicht komfortabel. Когда ты видишь конечность. Wenn wir auch das Ende sehen. Это неприятно. Das ist unangenehm. И все, что осталось, 35 раз отметить Новый год. Und alles, was übrig geblieben ist, nur, dass ich 35 Jahre das neue Jahr feiere. Это все, что у меня есть. Das ist all das, was ich noch habe. И сразу появляется другое отношение к жизни. Und dann bekommst du auf einmal eine andere Einstellung zum Leben. Не такое поведение, как у большинства людей. Nicht all die Handlungen, was die meisten Menschen haben. Как будто у них же 500 лет жизни. Wo sie noch 500 Jahre vor sich haben. Так они живут. Und so leben sie auch. Да, но у тебя есть план. Aber du hast einen Plan. Смотри, если у тебя есть дети сегодня. Also wenn du heute Kinder hast. Маленькие дети у тебя есть. Kleine Kinder. Дома дети у тебя есть. Zu Hause hast du kleine Kinder. Тогда у тебя должен быть план. Dann musst du einen Plan haben. Например. Zum Beispiel. Ты говоришь, следующие пять лет. Also, du sagst, die nächsten fünf Jahre. Я инвестирую в моих детей. Werde ich in die Kinder investieren. Это мой главный приоритет. Das ist meine höchste Priorität. Следующие пять лет. Die weiteren fünf Jahre. Я создам бизнес. Werde ich ein Business schaffen. Если ты говоришь. Wenn du sagst. А мне не нужен этот план. Aber ich brauche diesen Plan nicht. Я и так знаю. Ich weiß doch alles schon. Есть тогда опасность, что ты перепутаешь эти вещи. Dann gibt's die Gefahr, dass du die zwei Sachen verwechselst. И когда ты построил бизнес. Und wo du dein Business aufgebaut hast. Вместо того, чтобы воспитывать детей. Anstatt die Kinder zu erziehen. Ты потеряешь. Wirst du verlieren. Очень много. Viel verlieren. Очень много. Viel verlieren. План. Ein Plan. Очень важен. Sehr wichtig. Есть люди, у которых календарь на три года расписан. Es gibt Menschen, wo sein Kalender schon für drei Jahre vorgeschrieben ist. Durch, ja, это vor... очень осознанные люди. Das sind sehr bewusste Menschen. Смотри, календарь дает гиперфокус на время. Also dieses Kalender gibt dir auch einen Fokus, einen großen Fokus. Ты начинаешь управлять своим временем. Und dann kannst du die Zeit verwalten. И ты управляешь своей энергией. Du verwaltest auch deine Energie. Эй, смотри, нам важно управлять энергией. Wir sollen unsere Energie ja, verwalten. Твоя энергия. Weil deine Energie. Или моя энергия. Oder meine Energie. Это конечный ресурс. Das ist auch das, ja, die letzte Ressource. Begrenzte Ressource. Begrenzte Ressource. И чем старше я становлюсь, je älter ich werde, тем больше я это понимаю. Desto schneller verstehe ich. Раньше я мог 18 часов в день работать. Früher konnte ich 18 Stunden lang einfach nur durcharbeiten. Без проблем для здоровья. kein Problem für die, meine Gesundheit. Я мог это делать месяцами, даже годами. Ich konnte es Monate, jahrelang machen. Сейчас я этого не могу. Jetzt kann ich es gar nicht machen. Если мне ко мне кто-то придет и скажет, Генри, пойдем. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, lass uns gehen, Henry. Пойдем, там что-то есть у нас интересное. Lass uns gehen, wir haben dort irgendwas Interessantes. Я взвешиваю. Ich werde es abwiegen. И иногда мой ответ такой, нет, я не пойду. Und manchmal ist meine Antwort so, nein, ich gehe nicht hin. Если я сейчас это сделаю, wenn ich das jetzt mache, то завтра у меня не будет энергии сделать то, что у меня записано в терминнике. Dann werde ich morgen gar nicht schaffen, keine Energie dazu haben, was bei mir im Kalender niedergeschrieben. Я это не смогу, потому что у меня не будет энергии. Weil ich es gar nicht schaffe, weil ich keine Energie dazu haben werde. Я не могу забирать энергию с завтрашнего дня сегодня. Ich kann mir die Energie jetzt nicht für morgen aufbrauchen. Von morgen heute aufbrauchen. Ja. Ja. Вокруг нас куча людей, которые не имеют плана. In unserer Umgebung sind so viele Menschen, die keinen Plan haben. Kein Plan im Kopf. Amen. Они говорят, я все держу в голове. Die sagen, ich halte, behalte alles im Kopf. Надо просто жить. Man muss einfach so hinleben. И получать удовольствие. Und einfach das Leben genießen. Это тоже стратегия. Ja, das ist auch eine Strategie. Но это не стратегия мудрых людей. Aber das ist keine Strategie von weisen Menschen. Это не стратегия успешных людей. Das ist keine Strategie von erfolgreichen Menschen. И смотри, люди веры. Und schau her, die Menschen des Glaubens. Это люди фокуса. Das sind die Menschen, die sich fokussieren können. В основном мы так созданы. Und ja, zum größten Teil sind wir auch so erschaffen. Ты не можешь удержать больше трех вещей в своей голове. Du kannst nicht mehr als drei Dinge in deinem Kopf behalten. Не сможешь. Du schaffst es nicht. Поэтому, наверное, сегодня на трех вещах закончим, а? Deswegen beenden wir auch dabei. Nee, also, чуть-чуть больше дам, но вы послушайте. Nein, ich gebe euch jetzt ein bisschen mehr. Hört bis zu. Люди веры, они очень сильно фокусируют. Die Menschen des Glaubens, die fokussieren sich sehr arg. На время. Auf die Zeit. На время. Auf время – это конечный ресурс. Die Zeit ist begrenzte Ressource. Энергия – это конечный ресурс. Energie ist die begrenzte Ressource. И поэтому нужно управлять ими. Deswegen sollst du alles verwalten. Не растрачивать себя на пустые вещи. Nicht sich verbrauchen für irgendwelche leeren Dinge. На, ну, может быть, они хорошие, но они не нужны. Ja, vielleicht sind die gut, aber die sind unnötig. Осмысливай свои приоритеты. Und überdenke all deine Prioritäten. Осмысливай свои действия. Überdenke all deine Handlungen. Свое видение. Deine Vision. Осознанные люди, они просыпаются каждое утро. Schau, die bewussten Menschen, die wachen jeden Morgen auf. И они знают, зачем они проснулись. Und die wissen auch, wofür sie aufgewacht sind. Откуда они это знают? Woher wissen sie es? Из терминкалендера. Aus dem Terminkalender. Amen. Amen. Каждое утро. Jeden Morgen. У меня лежит открытый терминкалендер. Ich habe meinen Kalender, der offen vor mir liegt. Я знаю, для чего я проснулся сегодня Und ich утром. Weiß, wofür ich heute aufstehe. Так вот, это управление временем. Also, das ist diese Verwaltung der Zeit. Иисус имел перед глазами свой терминкалендер. Jesus hatte auch vor seinen Augen seinen Terminkalender. Ты не знал об этом? Hast du es nicht gewusst? А, еще как? Ja. У Иисуса было распланировано на три года вперед, что он делал. Jesus hat alles geplant für drei Jahre im Voraus. Алло. Он видел все вплоть до своей смерти. Er hat alles gesehen, sogar den Tod. Amen. Смотри, Луки 13 глава. Also Lukas 13. 32 стих. 32. Он говорит свою программу. Er redet hier über sein Programm. Здесь он показывает нам свой терминкалендер. Er zeigt uns seinen Terminkalender hier auf. Пойдите, пожалуйста. Mm-hmm. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Это он говорит о царе Ироде. Das sagt er über den König Herodes. Что это лисица. Dass ein Fuchs ist. Говорит, пойдите и скажите этой лисице. Und er sagt, geh zu diesem Fuchs hin und sagt ihm. У Иисуса было чувство юмора. Jesus hatte ja Gefühl der Humor. Он говорит, эй, это лисица. Und er sagt, ja, das ist ein Fuchs. Старый лис. Ein alter Fuchs. Скажите этой лисе. Geh zu ihm hin und sagt diesem Fuchs. Я сегодня. Ich werde heute. Завтра. Morgen. И послезавтра. Und auch übermorgen. Делать все, что я хочу. Werde ich all das ausführen, was ich tun soll. Я буду это делать. Ich werde es tun. Демонов изгонять. Dämonen austreiben. Больных исцелять. Die Kranken heilen. И на третий день. Und am dritten Tag. Я уже буду у цели. Werde ich am Ziel sein. О, мне это так нравится. Das gefällt mir so. Он говорит, на третий день. Er sagte, am dritten Tag. Я закончу. Werde ich denn alles vollbracht haben. И никто меня не выключит с моей программы. Keiner kann mich ausschalten aus meinem Programm. Никакая лисица. Kein Fuchs. Амен. Аллилуйя. Слушай, Вы еще не поняли, я вам объясню. Also hört mir jetzt bitte zu, ihr habt es noch nicht verstanden, ich erkläre es euch. Слово Божие часто употребляет день как год. Das Wort Gottes nützt ein Tag wie ein Jahr. День это год. День? Ein Tag ist wie ein Jahr. День равно год. Also ein Tag ist gleich ein Jahr. Иисус здесь говорит. Und Jesus sagt hier. В этом году. In diesem Jahr. В следующем году. Nächstes Jahr. И на третий день, на третий год. Und auch über nächstes Jahr. Я заканчиваю. Werde ich fertig sein. Он говорил свой план на 2,5 года. Er hat über seinen Plan für 2 Jahre vorausgesprochen. Он знал. Er wusste. Свой терминкалендар. Er wusste über seinen Terminkalender Bescheid. Он все видел наперед. Er hat alles im Voraus gesehen. До смерти. Bis zu deinem Tod. Hey, когда человек сфокусирован на своей цели, wenn ein Mensch auf seinem Ziel fokussiert ist, настолько, что он видит свой путь до конца, dass er sogar seinen ganzen Weg und bis zum Schluss, bis zum Ende sieht, тогда никто не сможет конкурировать с этим человеком по мощности. Keiner kann eine Konkurrenz für ihn sein. Такой человек, он непобедим. So ein Mensch ist unbesiegbar. Он сфокусирован. Wenn er im Fokus ist. И знает свой путь до конца. Und er kennt seinen Weg bis zum Ende. Halleluja. Halleluja. Amen. И сейчас четвертый. Und noch der vierte Punkt. Четвертый. Инструмент. Das vierte Werkzeug. Четвертый инструмент. Das vierte Werkzeug. И он будет, наверное, сегодня самый важный. Und es wird vielleicht auch das wichtigste Werkzeug sein. Ты помнишь, что люди веры — это все люди фокуса. Und du erinnerst dich, alle Menschen des Glaubens sind Menschen, die sich fokussieren können. Да. Люди веры, они имеют терминкалендары. Die Menschen des Glaubens, die haben den Terminkalender. Но что еще сильно фокусирует тебя? А was kann dich noch stärker fokussieren? Что еще фокусирует твое внимание? Was kann deine Aufmerksamkeit noch stärker fokussieren? Записи. Also die Niederschrift. Записи. Vormerk. Schreiben. Schreiben. Das Schreiben. Люди веры ведут записи. Also die Menschen des Glaubens, die schreiben sich was nieder. Всегда. Immer. И Бог говорит. Und der Gott sagt. Очень часто в Библии. Sehr oft in der Bibel. Запиши. Schreib es auf. Авакум 2:2. Авакум 2:2. Мы сейчас читать не будем. Запиши. Das werden jetzt nicht lesen, aber schreibe. Ясно запиши. Sehr klar und deutlich, schreib es auf. Чтобы читающий после мог ясно прочитать. Dass derjenige, wenn er nachher nachliest, dann kann es deutlich und klar nachlesen. Смотри, вот здесь 33 раза написано «запиши». 33 Mal ist hier geschrieben, schreibe auf. Бог говорит «запиши». Und der Herr sagt, schreibe es auf. 33 раза. 33 Mal. Смотри, сам Бог, он ведет записи. Gott selbst schreibt sich was auf. Смотри, в небесах будет много книг. Im Himmel wird es viele Bücher geben. Там написано, книги есть. Und steht geschrieben, dort gibt es viele Bücher. И Бог повелевает своим людям записывать. Und Gott befiehlt auch seinen Menschen zu schreiben. А в то время это был очень сложный процесс. Und damals, zu damaligen Zeit, war es ein sehr langmütiger Prozess. Люди на камнях должны были что-то там чертить. Die Menschen haben auf den Steinen was einmeißeln müssen. Потом на папирусе они царапали. Und dann ein auf dem Papier haben das auch Papyrus haben sie es auch eingemeißelt. Это было так сложно. Das war so langmütig. Сегодня у тебя есть ручка и бумажка. Sehr schwer. Und heute hast du ein Papier und auch ein Stift. Это стало так легко. Und das ist so leicht heutzutage geworden. Ты можешь даже говорить просто, а твой компьютер за тебя будет записывать. Du kannst sogar sprechen, der Computer schreibt das für dich auf. Самый легкий способ сегодня писать. Die leichte Methode ist heute zu schreiben. Но никто не пишет. Aber keiner schreibt auf. Что это? Was ist das? Это лень. Das ist die Faulheit. Примитивная лень. Primitive Faulheit. Рептилиенгехирн, помнишь, да? Dieses Reptiliengehirn, erinnerst du dich? Это ложная, такая жирная корова. Das ist so eine fette Kuh. Которая говорит, не надо писать. Die sagt, nein, schreibe nichts auf. Но делать записи — это черта людей веры. Aber die, sich was aufzuschreiben, ist eine gute Eigenschaft des gläubigen Menschen. Люди, которые вошедшие на высоты. Die Menschen, die auf die Höhen gegangen sind. Которые достигли определенных успехов. Die schon bestimmte Erfolge научились писать. Die haben gelernt zu schreiben. Когда ты пишешь, происходит чудо. Also, wenn du was aufschreibst, passiert ein Wunder. Wunder. Ein Wunder. Есть удивительная связь между ручкой и твоим мозгом. Es gibt auch eine wundervolle Beziehung oder Bindung zwischen deinem Stift und deinem Мозгом. Und deinem Gehirn. Да, это уже доказано. Das ist schon bereits bewiesen. Когда человек пишет, wenn der Mensch schreibt, что-то происходит здесь. Irgendwas passiert hier. Представь себе, что твоя ручка волшебная. Stell dir vor, dein Stift ist ein ja, magischer Stift. И все, что ты пишешь, оно исполнится в твоей жизни. Alles, was du reinschreibst, wird seine Füllung geben in deinem Leben. И знаешь, этот принцип золотой. Und dieses Prinzip ist ein goldenes Prinzip. Он окупится тебе в твоей жизни, если ты научишься. Du wirst ja, viel daraus lernen und auch erben. Один уже этот пункт, он уже изменит нашу жизнь. Und nur allein dieser Punkt kann unser Leben verändern. Я проводил сотни деловых встреч в своей жизни. Ich habe tausende von oder hunderte von Versammlungen, geschäftlichen Versammlungen gemacht. С несколькими пунктами. Mit einigen Punkten. И почему-то я редко видел, что кто-то писал. Und selten habe ich gesehen, dass die Menschen sich was aufgeschrieben haben. То есть люди выходят. Also die Menschen gehen raus. И через некоторое время, буквально через полчаса. Nach einiger Zeit, sogar nach halber Stunde. Эти шесть пунктов уже выветрились у них из головы. All diese sechs Punkte sind bereits verweht aus ihrem Kopf. И вся мудрость, которую они получили, ушла в их стул, на котором они сидели. Und die Weisheit, was sie bekommen haben, ist aber auch weg. In den Stuhl rein. Oder in den Stuhl reingegangen. Здесь самые мудрые стулья у нас в церкви. Und wir haben die weisesten Stühle hier in der Gemeinde. Amen. Знаешь, меньше 1%, которые делают это добровольно. Also weniger als 1% machen das freiwillig. Меньше 1%. Weniger als 1%. У нас чуть-чуть больше. Wir haben hier ein bisschen mehr. Слава Богу, слава Богу. Молодцы. Я всем лидерам из года в год дарю книги для записи. Такие... Jedes Jahr schenke ich auch jedem Leiter ein Notizbuch. И потому что я знаю, что это вырвет их на новый уровень. Weil ich weiß, es wird sie auf neues Level bringen. Если они научатся. Wenn sie was daraus lernen. В их личной жизни. In ihrem eigenen Leben. Если они научатся просто писать. Wenn sie lernen, nur sich was aufzuschreiben. Но я заметил, пока ты говоришь людям, пишите. Und ich habe gemerkt, wo den Menschen sagst, schreibe auf. Они пишут. Die schreiben auf. Когда не говоришь, пишите. Wenn du das nicht sagst. Не пишут. Dann schreiben sie sich nicht auf. Знаешь, духовные люди, они пишут всегда. Also die geistlichen Menschen, die schreiben sich immer was auf. Пророки писали всегда. Die Propheten haben sich ständig was aufgeschrieben. Апостолы писали. Die Aposteln haben sich was aufgeschrieben. Если бы апостолы не писали, wenn die Aposteln sich nicht aufgeschrieben hätten, сегодня не было бы церкви. Hätten wir heute keine Gemeinde. Не было бы миллионов людей спасенных. Wir hätten keine Millionen Menschen, die gerettet sind. Миллионы людей пошли бы в ад. Und Millionen von Menschen würden in die Hölle gehen. Если бы кто-то не писал, wenn jemand nicht aufgeschrieben hätte. Смотри, друзья, сам Бог пишет. Schau her, sogar Gott selbst schreibt auf. Взял и написал 10 заповедей. Er hat die 10 Gebote aufgeschrieben. Своими собственными руками. Mit seinen eigenen Händen. И он говорит в Библии 33 раза. Запиши. Und er sagt in der Bibel, schreibt auf 33 Mal. Самое интересное. Und sehr interessant. Даже если ты никогда не вернешься к своим записям. Auch wenn du niemals deine Notizen wieder dir durchliest. Я, у меня тысячи записей дома. Ich habe tausende von Notizen. Tausende von Notizen. Я навряд ли когда-нибудь прочитаю хотя бы половину. Ich würde wahrscheinlich nicht mal die Hälfte irgendwann mal sich durchlesen. И это не страшно. Und es ist auch nicht schlimm. Сам по себе факт, что ты писал эти вещи. Also die Tatsache, dass du das dir aufgeschrieben hast. Это уже выигрыш огромный. Das ist schon ein großer Gewinn. Ты выиграл здесь. Du hast hier gewonnen. Уже между ручкой. Weil zwischen dem Stift и мозгом und auch deinem Gehirn есть удивительная связь. Es gibt diese ungewöhnliche oder sehr schöne Bindung. Это чудо от Бога. Das ist ein Wunder von Gott. Этот инструмент. Dieses Werkzeug. Которое тебе стоит использовать. Was du gebrauchen sollst. Это будет то, что будет менять тебя. Das wird das sein, was dich verändert. И твой мозг. Und dein Gehirn. Следующее воскресенье. Nächsten Sonntag. Жду тебя. Ich erwarte dich hier. Твоя ручка. Und deinen Stift. Твоей бумажкой. Mit deinem Notizblock. Я советую тебе. Und ich rate dir. Не обязательно. Also nicht unbedingt. Можешь du kannst es nicht machen. Есть, wenn du so bleiben willst, wie du bist. Deine Sache. Deine Sache. Ist deine Sache. Но мой совет. А mein Rat an dich. Учись у некоторых здесь. Lehre von jemandem, der hier ist. Писать. Zu schreiben. Это для тебя важно. Das ist für dich wichtig.